Okay, let's turn to John chapter 10. Es ist gut hier zu sein. Gehen wir zu Johannes Kapitel 10. And let's pray. Und beten wir. Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Your word is a light unto our feet. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Lamp unto our feet and a light unto our path. Und ein Licht auf unserem Weg. Psalm 119:105. And we thank you for it. Und wir danken dir dafür. Bless this message to our hearts. Lass diese Botschaft zum Segen werden in unserem Herzen. Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Tonight we're talking about our mission. Heute Abend sprechen wir über unsere Mission. The first part of our mission is to invite people into fellowship. Der erste Teil unserer Mission ist es, Menschen in die Gemeinschaft mit einzubeziehen. This morning we had 35 visitors. Heute Morgen hatten wir 35 Besucher. 35 adults, 15 children invited by one couple. 35 Erwachsene, 15 Kinder, die alle von einem Ehepaar eingeladen waren. To our worship service. Zu unserem Gottesdienst. We need to invite people. Wir müssen Menschen einladen. It's a mission. Das ist eine Mission. Number two. Zweitens. To introduce people into the fellowship. Menschen der Gemeinschaft bekannt zu machen. People cannot find their way into our circles of friendship unless we introduce them. Die Menschen können nicht in unsere Freundeskreise hineingelangen, wenn wir sie nicht einander vorstellen. Please bring people to me. Introduce your friends to me. Bitte bringt Leute zu mir und stellt mir eure Freunde vor. To the different people in the church. Und auch den anderen in der Gemeinde. Not just me, please. Nicht nur mir natürlich, bitte. But include me. Aber bezieht mich mit ein. And number three. Und drittens. We need to encourage people into discipleship. Wir müssen Menschen ermutigen, in der Jüngerschaft zu gehen. We believe. Wir glauben. In fellowship. An Gemeinschaft. We believe in worship. Wir glauben an Anbetung. We belong through fellowship. Wir glauben in der Anbetung. Wir gehören dazu in der Gemeinschaft. But in discipleship we become. Aber in der Jüngerschaft werden wir. We become like Christ. Wir werden wie Christus. And it's a very difficult process. Und das ist ein schwieriger Prozess. And in this process we need to be encouraged in more than in anything else. Und in diesem Prozess müssen wir mehr als in anderen Dingen ermutigt werden. This is where we will become more discouraged. In dem Bereich werden wir mehr entmutigt. Than in any other thing. Als in jedem anderen Ding. It's enjoyable to come to worship. Zur Anbetung zu kommen, das macht Freude. To be in the presence of God. In der Gegenwart Gottes zu sein. It can be wonderful to be introduced to new people. Es kann auch wunderbar sein, mit neuen Menschen bekannt gemacht zu werden, neue Freundschaften zu schließen. Sometimes it can be a little difficult. Manchmal kann es auch schwierig sein. But it doesn't compare with the difficulty of being a disciple. Aber es lässt sich nicht vergleichen mit der Schwierigkeit, ein Jünger zu sein. Because there's a rooting out. Denn da geschieht ein Auswurzeln. In Jeremiah 1:10. In Jeremia 1:10. God must root out before he can plant. Gott muss etwas rausreißen, bevor er etwas pflanzen kann. We must take up our cross. Wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. So that we submit to the will of God for our life. Damit wir uns dem Willen Gottes für unser Leben ergeben. And like we said last week, God brings us out of Egypt. Und wie wir letzte Woche gesagt haben, Gott führt uns aus Ägypten. Through the miracle of the Red Sea parting. Durch das Wunder des geteilten roten Meeres. That's a picture of our salvation. Das steht für unsere Errettung. And we are in the wilderness. Und wir sind dann in der Wüste. A 14-day walk from the promised land. Eine Distanz, die 14 Tage gebraucht hätte. The promised land is God's purpose for my life. In das verheißene Land, welches Gottes Bestimmung für mein Leben ist. A very unique purpose. Eine einzigartige Bestimmung. Not like anyone else's in history. Nicht so wie von irgendjemand anderem in der ganzen Geschichte. There will never be another you. Es wird kein zweites Du geben. Each one of us are as unique as a snowflake. Jeder einzelne von uns ist so einzigartig wie eine Schneeflocke. Now, John chapter 10. Johannes Kapitel 10. I want to talk about something very important today. Ich möchte über etwas sehr Wichtiges sprechen heute. It's a danger. Da gibt es eine Gefahr. It's a danger when we come into worship and then into fellowship. Eine Gefahr, wenn wir in die Anbetung kommen und dann in die Gemeinschaft. It's a danger that only discipleship can remove. Dann besteht eine Gefahr, die nur die Jüngerschaft aus dem Weg räumen kann. It's something that can happen in the fellowship. Das ist etwas, was in der Gemeinschaft passieren kann. That we bring into the fellowship from our dysfunctional childhood. Was wir aus unserer zerrütteten Kindheit mit hineinbringen in die Gemeinschaft. And it's this. Und es ist Folgendes. It's codependence. Gegenseitige Abhängigkeit. Do you know what codependence means? Wisst ihr, was das bedeutet? I got this from the internet last night. Ich habe das gestern Abend aus dem Internet bekommen. This is from the National Mental Health Association. Das ist von der National Health Association. Mental Health. Mental Health, also gesund, geistige Gesundheit. Ja. Yeah. It says codependency is a learned behavior. Gegenseitige Abhängigkeit ist ein erlerntes Verhalten. Also known as relationship addiction. Auch unter dem Namen Beziehungssucht bekannt. See, it's learned helplessness. Es ist erlernte Hilflosigkeit. Because people with codependency often form and maintain relationships that are one-sided. Weil Menschen mit gegenseitiger Abhängigkeit oft Beziehungen formen oder erhalten, die einseitig sind. It's emotionally destructive. Das ist eine emotionell zerstörerische Beziehung. And abusive. Und missbrauchend. Missbrauchend. Yeah, we don't want codependency in our church. Wir wollen gegenseitige Abhängigkeit nicht in unserer Gemeinde. Discipleship removes it. Jüngerschaft nimmt das weg. Because people who are codependent have someone in their life that replaces Jesus. Weil Menschen, die voneinander abhängig sind, haben jemand, einen Menschen in ihrem Leben, der Jesus ersetzt. This is why we need to encourage people to be a disciple of the Lord. Darum müssen wir Menschen ermutigen, ein Jünger des Herrn zu sein. We need to always ask people, did you go to God? Wir müssen Menschen immer fragen, bist du zu Gott gegangen? Did you ask God if this was his will? Hast du Gott gefragt, ob das sein Wille ist? Like John the Baptist in John chapter 1. So wie Johannes der Täufer in Johannes 1. Behold the Lamb of God. Siehe das Lamm Gottes. And John's disciples followed Jesus from that day on. Und von dem Tag an sind die Jünger des Johannes Jesus nachgefolgt. I don't want disciples. Ich will keine Jünger. I don't want people saying that's a Rob Prokop disciple. Ich will nicht, dass die Menschen sagen, das ist ein Jünger von Rob Prokop. That means I'm a failure. Das würde bedeuten, dass ich versagt habe. Because my job is to point people to Jesus Christ. Denn meine Aufgabe ist es, Menschen zu Jesus Christus zu weisen. Only Jesus has disciples. Nur Jesus hat Jünger. Or should have disciples. Oder sollte Jünger haben. Codependency means that somebody has replaced Jesus in my life. Gegenseitige Abhängigkeit bedeutet, dass jemand in meinem Leben Jesus ersetzt hat. In John chapter 15 we have the parable of the vine and the vine dresser. In Johannes Kapitel 15 haben wir die Parabel vom das Gleichnis vom Weinstock und dem Gärtner. Jesus said, I am the vine, my father is the vine dresser. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Gärtner. Abide in me and you'll bear fruit. Bleibt in mir, dann werdet ihr Frucht tragen. In verse 5. In Vers 5. Without me, you can do nothing. Ohne mich könnt ihr nichts tun. See, a person who's codependent. Seht ihr, eine Person mit gegenseitiger Abhängigkeit ist has a relationship with someone, hat mit jemandem eine Beziehung, and without that person they can do nothing. Und ohne jene Person kann derjenige nichts tun. That's codependency. Das ist gegenseitige Abhängigkeit. They can't make a decision. Sie können keine Entscheidung fällen. They don't know what flavor ice cream they should get. Die Person weiß nicht, welchen Geschmacksrichtung Eis sie job they should have. Kaufen wollen. Er weiß nicht, welche Arbeit er they machen soll. They don't know if they should go to church today. Er weiß nicht, ob er heute in die Arbeit gehen They're soll, codependent. In die Gemeinde. Sie sind gegenseitig abhängig. Two sides to codependency. Es gibt zwei Seiten von der gegenseitigen Abhängigkeit. One is the person who looks for security in another person. Die eine ist die Person, die nach Sicherheit sucht in einer anderen Person. They are the passive, irresponsible person. Das ist die passive, verantwortungslose Person. Make decisions for me. Ah, mach doch Entscheidungen für Take mich. Over my life. Nimm mein Leben in die Hand. Responsibility is too tiring. Verantwortung ist zu ermüdend. It's too risky. Es ist zu riskant. I need a codependent person. Ich brauche eine gegenseitig abhängige Person. I will be your codependent person, for I am a dictator. Ich werde deine gegenseitig abhängige Person sein, denn ich bin ein Diktator. You are in need of security. Du brauchst Sicherheit. But I am in need of significance. Und ich brauche Bedeutung. So look, let's make a deal. Also schau, machen wir einen Handel. I will tell you what to do. Ich sag dir, was du machen sollst. And then I will feel significant. Dann fühle ich mich wichtig. For I have followers. Denn ich habe Nachfolger. And after all, und übrigens, I am a pastor. Bin ich auch ein Pastor. So you can be my disciple. Also kannst du mein Jünger sein. You can have codependency in discipleship. Du kannst auch in der Jüngerschaft gegenseitige Abhängigkeit haben. Where the person who is discipling another person is not discipling them unto Jesus Christ. Wo die Person, die einen anderen zum Jünger macht, denjenigen nicht zum Jünger Christi macht. Did you go to God with this? Bist du mit dem zu Gott gegangen? That we need to have that in our vocabulary. Das muss in unserem Wortschatz vorkommen. I don't want people codependent on me. Ich möchte nicht, dass Menschen von mir abhängig sind. I don't like when people make appointments for counseling. Ich mag's nicht, wenn Menschen zu mir zur Seelsorge kommen. And they want me to tell them what to do. Damit ich ihnen sage, was sie tun sollen. Point them to Christ. Weise sie zu Christus. Did you ask God? Hast du Gott gefragt? We can do this out of ignorance or arrogance. Wir können das aus Unwissenheit oder Arroganz tun. We can panic. Wir können in Panik geraten. And we can have subtle characteristics of codependency in our own lives. Und wir können unterschwellig Merkmale von gegenseitiger Abhängigkeit in unserem Leben haben. And we don't even know that we're playing the strong side of codependency. Und merken nicht, dass wir die starke Seite der gegenseitigen Abhängigkeit spielen. Someone comes to us for help. Jemand kommt und bittet uns um Hilfe. And suddenly we have this great sense of significance. Und plötzlich fühlen wir uns so wichtig. A weak person. Eine schwache Person. That I can help. Der ich helfen kann. Does anybody have an extra cape? Hat jemand noch ein extra so eine Mütze, Umhang? Is there a telephone booth somewhere? Gibt's irgendwo eine Telefonzelle? Where I can be transformed into Superman? Wo ich mich in Superman verwandeln lassen kann? And I can play God in their life. Damit ich Gott in ihrem Leben spielen kann. How many people in the name of discipleship are playing God in someone else's life? Wie viele Menschen spielen Gott im Leben eines anderen und das im Namen der Jüngerschaft? People who can't make decisions unless they make a phone call. Menschen, die keine Entscheidung fällen können, außer dass sie vorher jemanden anrufen. And the person they call, I'm glad you called me. Und die Person, die angerufen wird, ich freue mich, dass du mich anrufst. And they don't send them to the Lord. Und derjenige schickt ihn nicht zum Herrn. They make the decisions for them. Der macht die, trifft die Entscheidung für den That anderen. Is nothing less than codependency. Das genau ist gegenseitige Abhängigkeit. And this didn't start in our generation. Und das hat nicht in unserer Generation begonnen. This was back in the times of the Lord. Das gab's schon damals zur Zeit des Herrn. In John 12:43. In Johannes 12:43. It says the Pharisees lived for the praises of men. Da steht, die Pharisäer lebten für das Lob der Menschen. Rather than the praises of God. Nicht für das Lob Gottes. This is codependency. Das ist gegenseitige Abhängigkeit. I live unto someone else. Ich lebe vor jemand anderem, für jemand anderen. Become God in my life. Und derjenige wird Gott in meinem Leben. Now here's some characteristics Hier gibt's of codependent people. Merkmale von gegenseitig abhängigen Menschen. Now nobody's looking, so don't get worried. Niemand schaut herum, also macht euch keine Sorgen. Okay, I'm just teasing. Ich mache nur Spaß. Okay. An exaggerated sense of responsibility for the actions of others. Ein übertriebener Verantwortungssinn für die Handlungen anderer. This is the Superman complex. Das ist der Superman-Komplex. If you've studied Stephen Covey, this is quadrant 3. Wenn du Stephen Covey studiert hast, das ist Quadrant 4. I'm always the fireman in someone else's life. Ich bin immer der, der das Feuer löscht im Leben eines anderen. I'm always the solution. Ich bin immer die Lösung. In someone else's crisis. In der Krise eines anderen. I love the adrenaline of being Superman. Ich liebe das Adrenalin, wenn ich Superman bin. It's an exaggerated sense of responsibility. Ein übertriebenes Gefühl der Verantwortung. If God won't help you, wenn Gott dir nicht helfen wird, I'll help you. Dann helfe ich dir. And this is the attitude. Und das ist die Einstellung. How long have you been praying to God? Wie lang hast du zu Gott gebetet? About 3 years now. Ungefähr 3 Jahre. Oh, you poor thing. Oh, du Armer. Come here, I'll help you. Komm, ich helfe dir. Codependency. Gegenseitige Abhängigkeit. Receiving accusation against God. Anschuldigung gegen Gott annehmen. So that you can have a sense of significance in someone's life. Damit du dich wichtig fühlen kannst im Leben eines anderen. So that they will look to you. Damit der zu dir aufschaut. For security. Und bei dir Sicherheit sucht. And you have this warped sense of significance. Und du hast ein Gefühl von Sicherheit. By making them codependent. Indem du sie von dir abhängig machst. We enable people to live in their weakness. Wir ermöglichen es anderen, in ihrer Schwäche zu leben. The strong person enables the person. Die starke Person ermöglicht es der Schwächeren. They don't point to the solution, wenn er nicht auf die Lösung zeigt, because they want them right there. Weil er möchte, dass die Dinge so bleiben. You see, they Seht get das? Significance because they have people who need them. Er bekommt seine Bedeutung daher, dass Menschen ihn brauchen. You're amazing. I need you. Du bist erstaunlich. Ich brauche dich. I can't live without you. Ich kann nicht ohne dich leben. What would I do without you? Was würde ich ohne dich machen? I don't know. Weiß ich nicht. Let's thank Jesus. Danken wir Jesus. Let's thank Jesus. Danken wir Jesus. Yeah. I thank Jesus for you. You thank Jesus for me. Ich danke Jesus für dich und du dankst Jesus für mich. And we'll just live in codependency in the name of God. Und wir werden in gegenseitiger Abhängigkeit leben im Namen Gottes. In John chapter 8 Jesus said, in Johannes Kapitel 8 sagt Jesus, if you continue in my word, wenn du in meinem Wort bleibst, in verse 31 and 32, Vers 31, 32, you are my disciples indeed. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. And you will know the truth, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. And the truth will set you free. Und die Wahrheit wird euch freisetzen. It will set you free to be who God has called you to be. Sie wird euch dazu freisetzen, dass ihr die Person sein könnt, zu der Gott euch berufen hat. We are a church of disciples. Wir sind eine Gemeinde von Jüngern. We are people who are discerning the purpose of God for our lives. Wir sind Menschen, die die Bestimmung Gottes für unser Leben erkennen. You don't have to be a Bible college graduate to be a disciple. Du musst nicht von der Bibelschule abgeschlossen haben, um ein Jünger zu sein. I can point to so many disciples in this room. Ich kann auf so viele Jünger weisen in diesem Raum. People who are following Jesus Christ. Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. And if I died tonight in a car accident. Und wenn ich heute Abend sterben würde in einem Autounfall. They'd be at my funeral saying, "Poor guy, we loved him." Würden sie bei meinem Begräbnis sagen, armer Bursche, wir haben ihn gemocht. Where do we go from here, Lord? Wo gehen wir jetzt hin, Herr? Just follow Jesus. Folgen wir Jesus. And if anything. If there was anything different than that, und wenn das anders aussehen würde then als I das, have failed in my calling. Dann hätte ich in meiner Berufung versagt. You don't follow me, you follow Jesus. Ihr folgt nicht mir, ihr folgt Jesus. And I serve the body of Christ. Und ich diene dem Leib Christi. As we follow Jesus. Während wir Jesus folgen. Behold the Lamb of God. Siehe das Lamm Gottes. What did God tell you? Was hat Gott dir gesagt? Did you go to God? Bist du zu Gott gegangen? I'm available to advise you. Ich stehe zur Verfügung, dir Rat zu to geben. Give you possibilities. Dir Möglichkeiten aufzumalen. Go to God and ask God. Aber gehe zu Gott und frage ihn. Where does God want you? Wo möchte Gott, dass du bist? What church does God want you in? In welcher Gemeinde möchte dich Gott? If I feel that everyone who walks through this door is called to this church. Wenn ich denke, dass jeder, der durch diese Tür hineinkommt, in diese Gemeinde gehört. Then I have a problem with codependence. Dann habe ich ein Problem mit gegenseitiger Abhängigkeit. Why would I want everyone to be part of this church? Warum würde ich wollen, dass jeder von Teil ist von dieser Gemeinde? My job is that people that I encourage people to walk with Jesus. Meine Aufgabe ist es, Menschen zu ermutigen, mit Jesus zu gehen. And they obey Jesus. Dass sie Jesus gehorchen. And if that means they go to another church, praise the Lord. Wenn das bedeutet, dass sie in eine andere Gemeinde gehen, preist den Herrn. We had a couple two years ago. Vor zwei Jahren. They just became members of our church. Hatten wir ein Ehepaar, die gerade zu Mitgliedern in unserer Gemeinde geworden waren. 6 weeks later. Und nach 6 Wochen. The guy comes to me. Kommt der Mann zu mir. And he's real kind of sheepish. Und er ist. He's afraid. Hat Angst. He says, Pastor Rob, can I talk to you? Er sagt, Pastor Rob, kann sure. ich mit dir sprechen? I don't know how to say this. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. I'm embarrassed. Es ist mir unangenehm. I'm kind of afraid. Ich habe Angst. But you know, I've been praying for years. Aber weißt du, ich habe Jahre schon gebetet. That there would be a church in my district. Dass es eine Gemeinde geben würde in meinem Bezirk. And now Calvary Chapel has planted a church right on my street. Und jetzt hat Calvary Chapel eine Gemeinde genau in meiner Straße begonnen. And I went to their service. Und ich bin in ihren Gottesdienst gegangen. And I just feel like this is an answer to my prayer. Und ich habe das Gefühl, dass das die Antwort für mein Gebet ist. But now I'm a member of this church. Aber jetzt bin ich Mitglied dieser Gemeinde. I said, not anymore. Ich sagte nicht mehr. Go. Geh. God bless you. Gott segne dich. Come on, my job is not to control. Na komm schon, meine Aufgabe ist es nicht zu kontrollieren. It's not to manipulate. Nicht zu herrschen. It's nicht not zu manipulieren. Nicht einzuschüchtern. It's to encourage you. Sondern dich zu ermutigen. To walk with Jesus. Dass du mit Jesus gehst. That's my job. Dafür bin ich da. My job is not to play God in someone's life. Ich bin nicht dafür da, Gott zu spielen im Leben eines anderen. Galatians 5:1. Galater 5:1. It was for freedom that Christ set us free. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. It was not for codependence. Nicht zur gegenseitigen Abhängigkeit. Jesus, I didn't come through the Red Sea. Ich bin nicht durch das Rote Meer gegangen. To be in the wilderness. Um in der Wüste zu sein. And codependent for 40 years. Und 40 Jahre lang in gegenseitiger Abhängigkeit zu leben. God brings us into the wilderness. Gott bringt uns in die Wüste. To strip us of codependence. Damit er uns von Abhängigkeit befreit. Israel was dependent on Egypt. Israel hat sich auf Ägypten verlassen. Codependent on Egypt. Es war in einer gegenseitigen Abhängigkeit von Ägypten. And God brought them into the wilderness. Und Gott hat sie in die Wüste geführt. And he disciplined them. Und hat sie gezüchtigt. No water. Kein Wasser. What are you going to do about it? Was machst du jetzt? We want to go back to Egypt. Wir wollen zurück nach Ägypten. Yeah, you codependent nation, you? Ja, ihr abhängige Nation. Looking to Egypt? Schaut nach Ägypten. Why don't you look to me? Warum schaut ihr nicht zu mir? And God was angry with that generation. Und Gott war ärgerlich auf diese Generation. They wanted to be codependent with another nation. Sie wollten abhängig sein von einer anderen Nation. We will be your Lord and you will be our slaves. Wir werden eure Herren sein und ihr unsere Sklaven. We will find significance as the great Egyptians. Wir werden Bedeutung finden darin, dass wir die großartigen Ägypter sind. And you will find security as the slaves. Und ihr werdet Sicherheit finden als Sklaven. And they wanted that. Und das wollten sie. Rather than walk with Jesus through the wilderness. Lieber als dass sie mit Jesus durch die Wüste gehen. You see, no one can walk with you in discipleship. Weißt du, niemand kann mit dir in der Jüngerschaft gehen. We can only encourage. Wir können nur ermutigen. This is where I establish my relationship with Jesus. Und darin festige ich meine Beziehung mit Jesus. I'm invited into worship. Ich werde eingeladen anzubeten. It's me and the Lord. Ich und der Herr. With a bunch of other people. Noch viele andere Menschen. We are the habitation of God. Wir sind die Wohnung Gottes. In the Spirit. Im Geist. It says in Ephesians. Das steht in Epheser. Oh, we love it. Oh, wir lieben das, Jesus. Oh, we love to worship you together. Wir lieben dich. Wir lieben es, dich gemeinsam anzubeten. Und dann werden wir der Gemeinschaft bekannt gemacht. Oh, the body of Christ. Ah, der Leib Christi. A finger, an elbow. Ein Finger, ein Ellbogen. Look, a foot. Schau, an ein Fuß, ein Ohr. An eyelash. Eine Augenwimper. An eyeball. Ein Augapfel. A nose. Eine Nase. Oh, a beautiful chin. Oh, ein schönes Kinn. We are the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. Without discipleship, ohne Jüngerschaft, the body of Christ will become codependent. Wird der Leib Christi voneinander abhängig werden? Because Jesus will take each one of us into the wilderness. Weil Jesus jeden einzelnen von uns in die Wüste nimmt. Where I have to walk with Jesus alone. Wo ich nur mit Jesus allein gehen muss. Of course there's other disciples. Natürlich gibt's da andere Jünger. But discipleship is where I become like Christ. Aber Jüngerschaft bedeutet, dass ich wie Christus werde. In my individual life. In meinem persönlichen Leben. Where I learn to trust him. Wo ich lerne, ihm zu vertrauen. Now in John chapter 10. In Johannes Kapitel 10. Verse 1. Vers 1. Truly, truly, I say to you. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. He who does not enter by the door into the fold of the sheep. Wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht. But climbs up some other way is a thief and a robber. Sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. He who enters by the door is a shepherd of the sheep. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. That door is this book right here. Die Tür ist dieses Buch hier. Jesus came in the volume of this book. Jesus kam in den Schriften. Vers 3. To him the doorkeeper opens. Diesem tut der Türhüter auf. And the sheep hear his voice. Und die Schafe hören seine Stimme. And he calls his own sheep by name. Und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen. Very personal, isn't it? Ganz persönlich, oder? Jesus calls each of us by name. Jesus nennt jeden einzelnen von uns bei Namen. And he leads them out. Und führt sie heraus. When he puts forth all his own, wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, he goes before them, geht er vor ihnen her, and the sheep follow him, und die Schafe folgen ihm, because they know his voice, weil sie seine Stimme kennen. See, people don't know the voice of their Savior. Die Menschen, manche Menschen kennen die Stimme ihres Herrn nicht. You get to know the voice of your Savior in the wilderness. Und die Stimme deines Retters lernst du kennen in der Wüste. That's tribulation. Durch Schwierigkeiten. It says in James 1:2. In Jakobus 1:2. Let patience have its perfect work. Lass zu, dass die Geduld ihr vollkommenes Werk tue. That you may be complete and perfect, lacking nothing. Damit du vollkommen und komplett sein mögest, und dass dir nichts fehlt. In the wilderness, in der Wüste, in the difficulty, in den Schwierigkeiten, this is where I learn to hear the voice of Christ. Da lerne ich, die Stimme Christi zu hören. I don't know what to do in this relationship. Ich weiß nicht, was ich in dieser Beziehung tun soll. I thought they were the right one, and it seems to be not. Ich dachte, er wäre der Richtige, aber es scheint nicht so. Oh, it's killing me. Das bringt mich um. What do I do? Was mache ich? I'm glad you came to me. Ich bin froh, dass du zu mir gekommen I'm bist. I'm just the person that can help you. Ich bin genau der, der dir helfen kann. I'm a counselor. Ich bin ein Seelsorger. And you're going to need me for years Und to come. Du wirst mich in den nächsten Jahren brauchen. This is what a lot of counselors say. Das sagen viele Seelsorger. Some counselors have actually said you will need me the rest of your life. Manche Seelsorger haben gesagt, du wirst mich den Rest deines Lebens brauchen. Christian counselors. Christliche Seelsorger. You're going to need me for a long time. Du wirst mich ganz lang brauchen. This is serious stuff. Das ist ein ernstes Problem. A codependent counselor. Ein gegenseitig abhängiger Seelsorger. We need to counsel people by bringing them to Jesus. Wir müssen den Menschen Seelsorge geben, indem wir sie zu Jesus führen. Did you go to God? Bist du zu Gott gegangen? I'm going to lead you to Christ. Ich werde dich zu Christus führen. We're going to go to the scripture. Wir werden in die Schrift gehen. I'm going to teach you to hear the voice of your Savior. Ich werde dir beibringen, die Stimme deines Retters zu hören. Do you know what your Savior's voice is like? Kennst du die Stimme deines Retters? Look at verse 5. Vers 5. A stranger they simply will not follow. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen. But many do. Aber viele machen das. Because they don't hear the voice of their Savior. Weil sie die Stimme ihres Retters nicht hören können. They hear the voice of a codependent person. Sie hören die Stimme einer gegenseitig abhängigen Person. Our Savior's voice is grace and truth. Die Stimme unseres Erretters ist Gnade und Wahrheit. In John chapter 1 verse 17. In Johannes Kapitel 1 Vers 17. The law came by Moses. Das Gesetz kam durch Mose. Grace and truth came by Jesus Christ. Gnade und Wahrheit kamen aber durch Jesus Christus. My Savior's voice is a voice of grace. Die Stimme meines Retters ist eine Stimme der Gnade. He is for me. Er ist für mich. He will discipline me. Er wird mich züchtigen. His voice is a voice of truth. Seine Stimme ist eine Stimme der Wahrheit. God spoke to me. Gott hat zu mir gesprochen. Oh, it's so beautiful. Thank you for that message. Oh, das war so schön. Danke für diese Botschaft. I was waiting for that message. Auf diese Botschaft habe ich gewartet. Because God showed me to divorce my husband so I can be a missionary. Weil Gott mir gezeigt hat, dass ich mich von meinem Mann scheiden lassen soll, damit ich Missionarin werden kann. You think that's strange? Du glaubst, dass das komisch ist? I have heard that in the last 3 months. Das habe ich in den letzten 3 Monaten gehört. God is leading someone to divorce their husband. Dass Gott eine Frau dazu führt, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. So they can be a missionary. Damit sie eine Missionarin sein kann. How perverted can you be? Wie pervers, wie verdreht kannst du sein? Whose voice do you hear? Wessen Stimme hörst du? Surely not the voice of Jesus. Sicherlich nicht die Stimme Jesu. Do you really think that Jesus would speak to someone? Glaubst du wirklich, dass Jesus zu jemandem sprechen würde? And say, "This is your Savior." Und sagen würde, hier spricht dein Retter. Leave your husband. Verlass deinen Ehemann und diene mir auf dem Missionsfeld. No, your husband is your mission field. Nein, dein Ehemann ist dein Missionsfeld. Your mission field. Das ist dein Missionsfeld. Isn't it grace and truth? Ist es nicht so, Gnade und Wahrheit? And when we bring people to Jesus, und wenn wir Menschen zu Jesus bringen, bring them to grace and truth. Bring sie zu Gnade und Wahrheit. You want to live together before you're married? Ihr wollt zusammen leben, bevor ihr verheiratet seid? Let's talk about truth. Sprechen wir über die Wahrheit. I'll tell you how your Savior thinks about that. Ich sag dir, wie dein Erretter darüber denkt. You want to talk about what's happened in your past? Du willst darüber sprechen, was in deiner Vergangenheit passiert ist? Let's talk about what your Savior thinks about that. Sprechen wir darüber, was dein Retter darüber denkt. Let's talk about Psalm 103. Sprechen wir über Psalm 103. Where God knows that we are but dust. Wo Gott weiß, dass wir nur Staub sind. That his mercy is as high as the heavens toward anyone who fears him. Dass seine Barmherzigkeit so groß ist wie der Himmel denen gegenüber, die ihn fürchten. Let's talk about the mercies that are new every morning. Sprechen wir über die Güte, die neu ist jeden Morgen. And we speak the words of Christ. Und wir sprechen die Worte Christi aus. And we send them to their Savior. Und wir senden denjenigen zu seinem Erretter. I want you to go home. Ich möchte, dass du nach Hause gehst. And I want you to open your Bible. Und ich möchte, dass du deine Bibel öffnest. And speak to your Savior. Und zu deinem Erretter sprichst. Don't become codependent on me. Werd nicht abhängig von mir. I am a servant of the Lord. Ich bin ein Diener des Herrn. And I will point you to the Savior. Und ich werde dich an den Retter verweisen. What do you think? Was denkt ihr? Without freedom, ohne Freiheit, there's no diversity in the body of Christ. Gibt es keine Vielfalt im Leib Christi? Show me a church, zeig mir eine Gemeinde, that has no diversity, die keine Abwechslung hat, keine Vielfältigkeit. Und ich zeige dir eine Gemeinde, die in gegenseitiger Abhängigkeit lebt. Show me a church where the businessman feels less than the pastor. Zeig mir eine Gemeinde, wo der Geschäftsmann sich weniger vorkommt als der Pastor. And I'll show you a church where there's codependency. Und ich zeige dir eine Gemeinde, wo es gegenseitige Abhängigkeit gibt. Show me a church where the mother at home. Zeig mir eine Gemeinde, wo die Mutter zu Hause with five kids, mit fünf Kindern ist, who hardly can make one, who can just make one service a week, die es nur zu einem Gottesdienst pro Woche schaffen kann. Show me a church where she feels less spiritual than the evangelist. Zeig mir eine Gemeinde, in der sie sich weniger geistlich fühlt als der Evangelist. And I'll show you a church that has codependency. Dann zeige ich dir eine Gemeinde, in der es gegenseitige Abhängigkeit gibt. Every single one of us. Jeder einzelne von uns needs to be walking with Jesus. Muss mit Jesus gehen. As individuals. Jeder einzelne. This is the body of Christ. Als Individuum, das ist der Leib Christi. If you think I am more important in this church than you. Wenn du glaubst, dass ich in dieser Gemeinde wichtiger bin als du. Then you need to be taught something. Dann musst du etwas gelehrt werden. Because without you, I am nothing. Weil ohne dich bin ich gar nichts. And without Jesus, we are nothing. Und ohne Jesus sind wir gar nichts. We are the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. We are interdependent. Wir sind untereinander voneinander abhängig. Interdependent. Gegenseitig. There's no German word. Just translate interdependent. Wir sind interdependent. Interdependent versus codependent. Interdependent means that we work together. Also dieses Wort bedeutet, dass wir in einer gesunden Abhängigkeit voneinander zusammenarbeiten. So that we can serve the purpose of God more effectively. Damit wir der Bestimmung Gottes noch wirkungsvoller dienen können. Look, I'm a finger. Schau, ich bin ein Finger. I've been a finger for 15 years. Seit 15 Jahren bin ich ein Finger. I'm looking for a knuckle. Is anybody a knuckle here? Ich suche einen Knöchel. Are you jemand, a knuckle? Hat jemand einen Knöchel? Let's work Bist together. Du ein Knöchel? Arbeiten wir zusammen. We can be more effective. I just need a knuckle. Wir könnten noch effektiver sein. Ich brauche einfach nur ein Gelenk. I need a wrist. I need a hand. Ich brauche ein Gelenk. Hi, we're a hand. Hallo, wir sind eine Hand. We're looking for a wrist. Anybody here a wrist? Wir suchen eine, wie heißt das da? Handgelenk. It's just very difficult to pick up a hammer without a wrist. Das ist einfach sehr schwer, einen Hammer hochzuheben ohne Handgelenk. I mean, like we can find things on the ground. We're pretty good at that. Wir können Dinge auf dem Boden finden, das können wir schon recht gut. We're like a spider, wir sind so wie eine Spinne. We can clean carpets and stuff like that, but wir können Teppiche reinigen und sowas. But you know, like we'd like to pick up a hammer. Aber wir würden gerne einen Hammer hochheben. As far as effectiveness, was die Wirkung anbelangt, we are interdependent, sind wir in gesunder Weise voneinander abhängig. But we are not codependent. Aber wir sind nicht gegenseitig abhängig. Where we all begin to replace Jesus in each other's life. Wo wir alle beginnen, Jesus in dem Leben des anderen zu ersetzen. Where the preacher replaces Christ. Wo der Prediger Jesus ersetzt. Or somebody else. Oder jemand anderer. If I die tomorrow, wenn ich morgen sterbe, and this church doesn't just go on, und diese Gemeinde nicht einfach weitergeht, something's wrong. Dann stimmt was and nicht. I failed. Dann habe ich versagt. When I get to heaven, I'm in trouble. Und wenn ich in den Himmel komme, bin ich in Schwierigkeiten. Did you point them to me? Did you point them to me? Hast du sie auf mich verwiesen? Or did you enjoy having them dependent on you? Oder hast du es genossen, dass sie von dir abhängig waren? Big difference. Großer Unterschied. I want this church, and I believe this church is. Ich möchte das, und ich glaube, dass diese Gemeinde das ist. A church of disciples. Dass wir eine Gemeinde von Jüngern sind. Where people are walking with Lord, with the Lord. Wo die Menschen mit dem Herrn gehen und leben. And we are enjoying a diversity. Und wo wir eine Vielfalt erleben können und genießen können. When someone does something else that I don't do. Und wenn jemand etwas anderes macht als etwas, was ich nicht tue, we rejoice. Dann freuen wir uns. We rejoice and thank the Lord. Wir freuen uns und danken dem Herrn. Because there's strength in diversity. Weil es eine Stärke gibt in and der Vielfalt. There's no control. Es gibt kein Kontrollieren. There's no manipulation. Kein Manipulieren. There's no intimidation. Keine Einschüchterung. We don't play God in each other's lives. Wir spielen uns nicht zum Gott auf im Leben Amen. Voneinander. Amen. We ask the question. Wir stellen die Frage. Did you go to God with that? Bist du mit dem vor Gott gegangen? Did you hear the Lord about that? Hast du vom Herrn gehört darüber? Let's talk about grace and truth. Sprechen wir über Gnade und Wahrheit. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Danke heute Abend. There's one shepherd. Es gibt einen Hirten. Jesus Christ. Jesus Christus. We are under shepherds at best. Wir sind Unterhirten. Pointing people to the Savior. Im besten Fall, die Menschen auf den Erretter verweisen. You are the Savior, Lord. Du bist der Retter, Herr. We love you tonight. Wir lieben dich heute Abend. Maybe there's somebody here. Vielleicht ist jemand hier unter uns. And you've never received Jesus Christ. Du hast Jesus noch nie angenommen. Pray with me tonight. Bete mit mir heute Abend. Say Jesus. Sag Jesus. Be the Lord of my life. Sei der Herr meines Lebens. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. I want to be dependent on you. Ich möchte von dir abhängig sein. I don't want to depend on myself. Ich möchte mich nicht auf mich selbst verlassen. And be independent. Und auch nicht unabhängig sein. I don't want to depend on others and be codependent. Ich möchte auch nicht von anderen in einer gegenseitigen Abhängigkeit abhängen. I want to look to you. Ich möchte auf dich schauen. And be free. Und frei sein. Pray this prayer. Bete dieses Gebet. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. Cleanse me. Reinige mich. Fill me with your spirit. Füll mich mit deinem Geist. The spirit of the resurrected Jesus. Mit dem Geist des auferstandenen Jesus. Who rose from the dead on the third day. Der am dritten Tag von den Toten auferstand. Is there somebody here tonight? Gibt es jemanden hier heute Abend? Who would like to know Jesus? Du möchtest Jesus kennenlernen. Raise your hand. Heb deine Hand. That we can pray for you. Damit wir für dich beten können. Is there one? Gibt es einen? Just one. Nur einen. Father, we pray tonight. Vater, wir beten heute Abend. We want to be a people who walk with you. Wir wollen Menschen sein, die mit dir gehen. Through the wilderness. Durch die Wüste. As we are tried and tested. Wo wir geprüft und getestet werden, dass wir deine Stimme hören in, our prayer life, in unserem Gebetsleben, that we might be on our knees, damit wir auf unseren Knien sein mögen to you, und mit dir sprechen, and that we might come into the promised land, damit wir in das verheißene Land gelangen können experience your purpose for our life. Und deine Bestimmung für unser Leben erleben können. We ask you that, Lord. Das bitten wir dich, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. We pray. Das beten wir. Amen. Amen.